von Ost nach West, wer hören kann, der hört den Klang, den niemand ruhen lässt, der Deutschland Treue schwört. 70 Millionen, ein Schlag, das soll bestreiten. Wer mag im Gleichklang der Herzen, liegt der Wille und die Kraft. Das Volk ist unsterblich.